Ich war auf der Suche nach neuen Abenteuern. Ich tu das, was ich will und nicht das, was ich soll. Denn ich bin hier der Boss und das ist super toll. Mit Bungee und Raketen geht's ab zum Höhenflug. Chili Power ist mein Motto, da krieg ich nie genug. Wenn ich erfinde, mach's Knall und Peck und Wusch. Ich stehe auf Computer, UFOs für dich rein. Ich mag die wildesten Herumpriegeleien. Mit Chili zeige ich euch die allertollsten Sachen. Ein Riesenspaß, nur einer kann nicht lachen. Wenn was daneben geht, ist alles halb so schlimm. In einer Sekunde krieg ich das wieder hin. Ja! Bernd das Brot, Testkandidat immer in Not. Ich halte immerhin für Chilis und Briegels Unsinn. Die gucken mich so an, bin ich schon wieder dran? Bernd, Bernd! Meinen die wirklich mich? Mist, hoffentlich nicht. Yeah. Hey, hey, was geht ab? Wir machen, was wir wollen. Hey, hey, was geht ab? Drei Freunde so wie wir. Ende.